Svidrigailow bewohnte zwei ziemlich geräumige, möblierte Zimmer. Dunitschka sah misstrauisch um sich, konnte aber nichts Besonderes bemerken, weder in der Ausstattung noch in der Lage der Zimmer, obgleich doch etwas auffallend war. Zum Beispiel, dass Svidrigailows Wohnung zwischen zwei anderen unbewohnten Wohnungen lag. Der Eingang zu ihm war nicht direkt vom Korridor aus, sondern durch zwei fast leere Zimmer der Wirtin. Vom Schlafzimmer aus zeigte Svidrigailow Dunitschka, nachdem er eine verschlossene Tür geöffnet hatte, die andere leere Wohnung, die zu vermieten war. Dunitschka blieb auf der Schwelle stehen, ohne zu begreifen, warum man sie aufforderte, das alles genauer anzusehen. Aber Svidrigailow beeilte sich, eine Erklärung abzugeben. »Sehen Sie dieses zweite große Zimmer? Beachten Sie dort jene Tür. Sie ist verschlossen. Neben der Tür steht ein Stuhl, der einzige Stuhl in beiden Zimmern. Ich habe ihn aus meiner Wohnung hierher gebracht, um bequemer zuhören zu können. Gleich hinter dieser Tür steht der Tisch von Sofja Semjonowna. Dort saß sie und sprach mit Rodion Romanowitsch. Ich lauschte hier auf dem Stuhl sitzend, zwei Abende hintereinander und jedes Mal etwa zwei Stunden lang. Und selbstverständlich konnte ich auf diese Weise allerhand erfahren. Meinen Sie nicht?« »Sie haben gelauscht?« »Ja, ich habe gelauscht. Jetzt wollen wir zu mir gehen. Hier kann ich Ihnen keinen Platz anbieten.« Er führte Avdotja Romanowna in das erste Zimmer zurück, das ihm als Salon diente, und bat sie, Platz zu nehmen. Er selbst setzte sich ans andere Ende des Tisches, wenigstens zwei Meter von ihr entfernt, aber in seinen Augen loderte wieder dieselbe Flamme, die Dunitschka schon einmal so erschreckt hatte. Sie zuckte zusammen und blickte sich noch einmal misstrauisch um. Das geschah ganz unwillkürlich. Offensichtlich wollte sie ihr Misstrauen nicht zeigen. Aber die Lage von Svidrigailows Wohnung kam ihr jetzt endlich mit Bestürzung zu Bewusstsein. Sie wollte ihn fragen, ob wenigstens seine Wirtin zu Hause sei. Aber sie unterließ es, aus Stolz. Außerdem erfüllte ein anderer, unvergleichlich größerer Kummer als die Angst um sich selbst ihr Herz. Der quälte sie unerträglich. »Hier ist Ihr Brief«, begann sie und legte den Brief auf den Tisch. »Ist denn das möglich, was Sie da schreiben? Sie deuten ein Verbrechen an, das angeblich mein Bruder begangen haben soll. Sie deuten es allzu klar an. Sie dürfen jetzt keine Ausreden gebrauchen. Sie sollen auch wissen, dass ich schon von diesem dummen Märchen gehört habe, schon vor Ihnen, und kein Wort davon glaube. Es ist ein niederträchtiger und lächerlicher Verdacht. Ich kenne die Geschichte und wie und warum sie entstanden ist. Sie können keine Beweise haben. Sie haben versprochen, es mir zu beweisen. Also reden Sie jetzt. Aber Sie sollen im Voraus wissen, dass ich Ihnen nicht glaube. Nicht glaube!« Dunitschka sagte dies sehr schnell, und auf einen Augenblick stieg ihr das Blut ins Gesicht.